Ja, guten Tag und herzlich willkommen im Mensa-Podcast. Servus. Studio sitzt voll, sage ich mal. Wir haben Gäste. Und zwar die Jungs vom Instagram-Account Mensa Freiburg Official. Sie wollen aus verständlichen Gründen anonym bleiben. Ist ja nicht ganz ungefährlich, über die Mensa zu schreiben. Bei uns sitzen Petersilie, Jack Frucht und Johannes Beere. Servus. Und wir haben gedacht, bevor wir jetzt irgendwie ein bisschen über den Instagram-Account reden, machen wir unser ganz normales Programm und besprechen die kommende Essenswoche. Oder? Ja. Ja, gut. Um einfach so eine Routine auch genau, aufzuhalten. Genau. Ich würde sagen, legen wir direkt einfach mit dem Montag los. Essen 1 gibt es die bunten Tortellini mit Gorgonzola-Soße, Spinatstreifen und Cashewkerne. Ich muss dazu sagen, ich hasse dieses Essen, weil ich finde die bunten Tortellini, die sind mega teigig. Ja? Ja, und man hat das Gefühl, es ist gar keine Füllung drin. Also, was soll diese Füllung sein? Ja, Teig oder? Undefinierbar. Undefinierbar. Das ist schwierig. Das oder was sagt ihr? Steht auch nicht drauf. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal ausprobiert habe. Aber wenn doch, hat es definitiv keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also, es ist davon auszugehen, dass es mir, wenn ich es ausprobiert habe, auch überhaupt nicht gemundet hat. Ja. Das ist eigentlich was, wo man klassischerweise dann was anderes isst, wo man dann richtig auch einen ja schnellen Teller man die Auswahl hat. Okay, ja. Und da ihr ja vegetarisch unterwegs seid, wie man an eurem Instagram-Account auch sieht, ihr postet ja quasi nur Vegetarisches, würdet ihr dann einen schnellen Teller nehmen? Das ist wahrscheinlich am Montag die erste Wahl. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch wieder was Neues. Ja, wollte ich gerade sagen, ist auch neu. Der rote Beete-Reis mit Karotten-Ingwer-Soße und Sojabohnen. Die Karotten Ingwer kommen wir die Weile letzte Woche schon ziemlich erfolgreich, muss man ganz ehrlich sagen. Die Karotten Ingwer Karotten. Wo gab's das? War das bei den Frühlingsrollen? Nee, das war zu Kartoffeln, so einer Kartoffelpfanne und. Nee, Blödsinn. Nein, das war Asia-Hirse. Das war die Asia-Hirse. Asia-Hirse, Fried Tofu. Erdnussdip, Erdnussdip und Ingwer-Karotten. Und die haben uns schon relativ viel Spaß gemacht. Die Ingwer-Karotten haben den großen Vorteil, dass die auch anderweitig wunderbare Verwendung finden. Zum Beispiel in der Sexualpraktik des Figgings ist es so, dass die richtig anal oder vaginal eingeführt auch für wahre Lustbrände zuständig sind. Das ist schon klasse. Ja, man kennt das. Ja. Das ist eine große Freude. Auf jeden Fall beliebt. Ja. Und da sich das bewährt zu haben scheint, ja, aber wir haben viele gute Bewertungen bekommen letzte Woche darüber und sie gesagt, komm, machen wir gleich nochmal. Ja. Oder diesmal Soße, auch für einen Einlauf. Oder es war halt noch übrig. Oder das? Das ist Verwertungsgrad. Also ich glaube, das Essen wird so ein bisschen Hit or Miss. Also es könnte richtig geil werden, es könnte aber auch richtig schlecht sein. Es steht und fällt auf jeden Fall auch mit der Bauart und der Größe der Karottenstücke. Okay. Würde ich sagen. Ja. Die können natürlich so richtig hart sein. Richtig. Oder halt das wäre schön zu wünschen. Ja. Das wäre zu wünschen, wenn also die kommt drauf an. Kommt drauf auf den Kontext halt an. Ja. Aber eine gewisse Bissfestigkeit wäre wichtig. Natürlich in beiden Kontexten. Nicht zu zermanscht. Das ist richtig. Ja. Sehr zermanscht würde auch in gewissen Kontexten Trauer bedeuten. Vermutlich, ja. Okay. Ja gut, Montag durchschnittlich. Aber man wird es auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde es wahrscheinlich auch nehmen, ja. Ja. Also Empfehlung an den Rote Beete Reis, würde ich sagen. Mhm. Die bunten Tortellini, die kennt man ja, das ist altbekannt. Und Gorgonzola-Soße, das ist auch, dass die Mensa sich an so, sag ich mal, exotische Sachen rantraut. Aber ich habe das Gericht tatsächlich schon mal gegessen und ich fand es nicht so schlecht. Wie ich meine, Spinatstreifen trifft es ganz gut. Es sind sehr dünne und wenige Spinatstreifen da drin. Okay. Aber die Gorgonzola-Soße ist ganz okay. Aber wie gesagt, mein Kritikpunkt war auch die Tortellini, undefinierbar, was da drin ist. Die könnten ein bisschen mehr Geschmack haben. Cashewkerne sind ganz cool. Das ist cool, ja. Das ist, glaube ich, das einzige Highlight. Die verstecken sich da auch ganz gut. Ja. Teure Zutaten. Da wird er gegeizt. Okay, dann lass uns doch zu Dienstag gehen. Der findige Germanist sieht da am schnellen Teller natürlich sofort einen Schreibfehler. die Tia-Style-Nudelsalat. Und unsere Freunde vom Instagram-Account haben schon ein bisschen Recherche getrieben und haben herausgefunden, dass Tia kein neuartiges Getreide ist, sondern wahrscheinlich soll es Thai-Style-Nudelsalat sein. Wäre eine Möglichkeit. Wobei es natürlich auch möglich ist, dass die Mensa ein ganz, ganz neues Gewächs da irgendwo angebaut hat oder woanders auf der Welt gefunden hat und da einführt. Während der Quarantäne quasi im Keller ein bisschen experimentiert. Zum Beispiel. Oder auf dem Dach. Oder auf dem Dach was angebaut. Das ist ja generell gerade recht experimentierfreudig, deswegen Das stimmt, ja. Das merkt man gerade schon. Letzte Woche waren spannend. Die waren wirklich spannend. Dafür, dass es die ersten beiden Wochen oder die ersten paar Wochen, als die Mensa wieder auf war, doch sehr konservativ zuging bei den ersten. Jo, das muss man sagen. Das ist richtig wild. Wir meinen aber eine Korrelation beobachtet zu haben mit den Bauarbeiten vor dem Liefereingang. Die Mensa und dass das Essen danach wieder in der, gerade in der Ausgestaltung des Hauptgerichtes viel kreativer und auch besser wurde. Dass er vielleicht aufgrund Konserven von der Vorschließungszeit zurückgegriffen wurde. Okay. Das kann natürlich sein. Dieser Thai-Style-Nudel ist natürlich auch ein neues Essen, oder? Ist uns auch noch nicht bekannt. Ja, kenne ich nicht. Aber ich freue mich drauf. Also ich bin tatsächlich auch relativ gespannt. Ja. Vor allem sagt es nichts aus, über was ist da drin. Wir hatten es ja schon häufiger, dass zum Beispiel Rosinen drin waren, obwohl es nicht drauf stand. Zum Beispiel bei den Honig-Sesam-Nudeln. Sesamnudeln mit Honig, Tofu, da sind Rosinen drin, obwohl es nicht draufsteht. Und hier könnte alles drin sein. Da können Erdnüsse drin sein, also Allergiker vielleicht vorsichtig. Das Essen mal angucken. Hauptsache ein schön exotisches Framing. Ja. Aber auch ein bisschen was Italienisches mit dem Nudelsalat und französisch Baguette. Also das ist Mixen, ein Schmelztiegel. Genau. Fusion-Küche. Genau. Modern Fusion. Ja, okay, das wird spannend. Essen 1 gibt's den Kartoffelspinatauflauf mit Schafskäse, buntes Pfanngemüse und Beilagensalat. Ja, kann man nehmen. Ja. Also ist schon auch so ein Essen, das so in so eine... Ja, wie so eine Bombe eher einschlägt danach. Also so ein Auflauf, das ist schwer, das liegt auf dem Teller. Der Teller wiegt doch einiges. Buntes Pfanngemüse, es lockert es ein bisschen auf. Der Beilagensalat kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. Aber habe ich schon oft gegessen, ist okay, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Da kann ich mal was zwischen einschieben. Wie steht ihr eigentlich zum Salat in der Mensa? Das ist nämlich bei uns gerade was zu sagen. In den ersten Wochen, also in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung, da war richtig gut. Also da waren wir alle extrem gut. Hatten wir nämlich auch die Beobachtung. Extrem gut. Und dann die letzte Woche war eigentlich voll Katastrophe. Also kaum Dressing dran, wenn überhaupt. Also man hat sich eigentlich vorstellen müssen. Genau, es war einfach nur purer Salat. Auch da begann eigentlich auch die kulinarische Abfahrt eigentlich am Tag, an dem die Laderampe wiederhergestellt wurde. Warum auch immer. Als die Baustelle da wieder nicht mehr da war und da wieder Essen angeliefert werden konnte, ist der Salat langsam schlechter geworden. Vielleicht wurde einfach zu den Zeiten, wo der nicht angeliefert konnte er da auf dem Dach hergestellt werden und produziert werden. Vielleicht, frisch und auf dem Teller. Aber generell gibt es natürlich wenig Ausreden, einfach kein Dressing an den Salat zu packen. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich... War schwierig. Man hat ja gerade nicht mal mehr die Möglichkeit, dieses vegane Balsamico-Dressing drauf zu machen. Auch das was ist. Was ich eigentlich immer gemacht habe. Oder den Apfel. Der Apfel war auch super als Alternative zum Salat. Den gibt es auch nicht mehr. Das war ein richtiges Upgrade raus. Meiner Meinung nach. Ja, total. Also war, ich habe immer den Apfel genommen, weil ich war kein Fan von dem Lollo Rosso-Salat. Häufig lag der einfach und im Sommer 10 Minuten draußen gesessen und war das so richtig matschig. Das passiert. Okay, also Dienstag würde ich auch sagen, klare Empfehlung an Thai-Style-Nudelsalat. Ja, schon allein aus Neugier. Ja. Dieser Kartoffelspinatauflauf, ich weiß nicht. Oder halt, man greift auf das zurückgekommene Wochenangebot zurück. Stimmt. Das ist ja schon eine neue Spalte dazu gekommen. Das Wichtigste in der ganzen Woche. Stimmt, Currywurst oder Tofuwurst im Brötchen gibt es wieder ein Wochenangebot. To go, was auch immer das heißt. Und ich sehe gerade sogar, da steht Preis 2,40. Das war doch eigentlich immer 3,10, oder? Stimmt. Oh ja. Ich glaube aber, das steht dran im Mensa-Garten. Also vielleicht wird es da bei dem, nicht im Pavillon quasi, sondern vielleicht außen in dem Außenbereich. In der Hütte da verkauft. In der Hütte. Das habe ich auch gedacht. Wahrscheinlich der geringere Preis dann auf das Brötchen zurückzuführen, was aber Pommes ersetzt. Aber man wird dann natürlich die wunderbare Currysoße vermissen müssen. Das stimmt. Die steht zumindest nicht dabei. Die lange ledrige bekommt man im Brötchen, aber keine Currysoße. Aber gut. Die Freude über die... Lange Jedelige wird natürlich dennoch riesig sein. Wir haben sie tatsächlich schmerzlich vermisst, schon oft. Die Tofu-Wurst. Weil es immer eine sichere Bank ist. Ja. Sehr ehrlich, ja. Wie steht ihr insgesamt zu den Tofu-Würstchen in der Mensa? Die gibt es ja auch zu dem Erbseneintopf beispielsweise. Sehr kontextabhängig. Also die Curry-Tofu-Wurst ist ein Traum. Und die ist auch gefühlt immer besser geworden. Wir waren so zu Beginn unserer Mensa-Karriere keine so Riesenfans, aber wir haben sie dann nach und nach für uns entdeckt. Und irgendwann heiß und innig geliebt und vermissen sie immer noch schmerzlich. Aber so in diesem im Linseneintopf zum Beispiel, wenn dann so ein kleines, labbriges Würstchen da drin hängt, Das ist kein richtiger Winner in dem Essen, muss man sagen. Da kann sie gar nichts. Das fällt schon beim Anschauen auseinander eigentlich meistens. Und ist halt auch so rein von der Konsistenz her nicht wirklich befriedigend. Nee. Aber auch ist da fraglich, ob dann einfach die Wurst eine andere ist, die bei der Currywurst verwendet wird. Oder ob es einfach daran liegt, dass sie da über viele Minuten oder Stunden in diesem heißen Pfannen etwas schmort und dann ihre ledrige Haut erst entwickelt. Ich glaube, dass die Currywurst wird dann angebraten und dann verändert das Außenrum so ein bisschen seine Struktur und wird ein bisschen knackiger vielleicht. Und das beim anderen wird einfach nur gekocht und dann wird es halt lebendig. Aber genau dieses knackig bis ledrige ist es ja, was die Currywurst auch ausmacht. Ja, genau. Das ist halt, genau, ja. Ja, das braucht es schon auf jeden Fall. Das braucht auf jeden Fall, ja. Okay, also entweder Currywurst können wir mal wieder nehmen, stimmt, gab es schon lange nicht mehr. Ja. Die Pommes werde ich auch nicht vermissen, ehrlich gesagt. Ich schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich fand die ziemlich gut. Als das Mensa-Pommes war, muss ich sagen. Ich habe immer nur vermisst, eben den Ketchup dazu zu bekommen. Aber auch die Pommes sind immer ein bisschen tagesformabhängig. Ja. Also, ja. Da gut, da habe ich nicht so regelmäßig. Und auch wann man halt kommt. Also man kann halt Glück haben, wenn sie gerade frisch aus dem Fett kommen. Oder du kommst an und du siehst genau, sie liegen schon 20 Minuten. Die letzte Kelle aus dem Brot. Ja, von der Weile, als es den Blumenkohlburger gab und wir relativ spät da waren, weil ich weiß nicht, wart ihr da an dem Tag? Ja. Ich nicht. Da war wahrscheinlich eine absurde Schlange. Die Schlange war ewig, also wir standen eine Stunde in der Schlange. Eine Stunde? Ja, da muss ich sagen, das Commitment. Aber was tut man nicht alles? Und die Pommes, die es dazu gab, waren wirklich relatives Armutszeugnis. Echt? Ja, so eine Frechheit eigentlich. Also frittierte Frechheit. Aber warum? Sie waren zwar knusprig, aber sie waren komplett ölgesättigt. Ja, okay. Also wirklich, also übersättigt. Ja, übersättigt. Das hatte ich schon auch so, ja. Also es war komplett durchgeknuspert quasi. Ja. Was ich aber ehrlich gesagt nicht so schlecht fand. Echt? Aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, nee, das ist viel zu ölig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir die geschmeckt hätten. Okay, vielleicht hatte ich die auch nicht. Hattest du nicht erzählt, dass das bei dem Gericht war, wo die wie die Gitterkartoffeln so... Ja, die waren halt so richtig durch Fett durchzogen. Aber an dem Tag wirkt es tatsächlich auch so, dass sie vom Ansturm auf dem Burger völlig überfordert waren und wahrscheinlich verzweifelt versucht haben, noch irgendeine Beilage herzukriegen, weil er ja eigentlich mit Blattsalat angekündigt war und gar nicht mit Pommes. Genau, das war und dann haben sie irgendwo noch die letzten, wahrscheinlich gestern schon frittierten Pommes nochmal warm gemacht. Ja, jetzt muss ich aber doch mal investigativ nachfragen. Ihr habt dem Essen trotzdem eine 9,5 gegeben. Auf eurem Instagram-Account. Ja, und keine 10. Und keine 10, ah, die 0,5 waren mal der Pommes-Abzug. Der Pommes-Abzug. Okay. Der Blumenkohlburger hatte trotzdem so dermaßen brilliert, dass man da ziemlich weit oben in die Wertungskiste greifen musste. Ich war aber auch über die 9,5 ein bisschen erstaunt, weil ich fand den nicht geil. Den Burger? Ja, fand er nicht, dass dieses Patty brutal matschig war? So? Es war relativ weich diesmal, es war auch weicher als beim ersten Mal, als wir da waren. Aber wir fanden trotzdem, dass es sehr knusprig gebraten war. Ja. Und überragend gewürzt vor allem. Überragend gewürzt. Sehr gut gewürzt. Ja. So, mit der Aubergine oben drauf und der Harissa Mayo und so. Okay. Schon, also sowas. Und so einfach so für Mensa-Essen-Standards so einen Burger zu bekommen für 3 Euro ist schon. Also die Messlatte schon hochgesetzt damals. Ja. Aber über die Matschigkeit hatten wir auch gesprochen. Ja, das war schon ein bisschen. Das hat mir vielleicht war es auch deine Auberginenphobie. Ich habe die Auberginen habe ich gar nicht gemerkt darauf tatsächlich. Die ist irgendwie völlig lost gewesen. Aber da wir ja mit unseren Bewertungen auch durchaus großen Einfluss auf den Speiseplan haben tatsächlich, wir haben ja auch einen relativ engen Draht zum SWFR, wollen wir natürlich auch solche Gerichte dann trotzdem in der Speisekarte halten und das durch unsere Bewertungen ein bisschen pushen. Ja. Und die Mensa dann nicht völlig demotivieren, sondern. Ich meine, klar, wir zeigen auch, was es für Verbesserungspotenzial gibt, wie mit dem Pommes. Aber muss auch loben, wo es angebracht ist. Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, die Bewertungen, die Besucherinnen und Besucher abgeben können, die sind eigentlich hinfällig. Ich meine, wir, glaube ich, die Institution, auf die Mensa da vertraut. Ja. Andererseits sind wir auch durchaus gelegentlich fleißig an den Bewertungsterminals. geben auch da unsere Meinung preis. Okay. Aber da fällt mir was dazu ein, und zwar konnten wir uns nicht erklären, wie, es gab ein Gericht, das Eieromelett, weißt du? Also Eieromelett. Wie ist das Eieromelett in die Lieblingsessenwoche? Wir haben das ruhig aufgedeckt, investigativ. Und zwar ging das ja, meine ich, dieser Betrug auf einen Wahlbetrug zurück, der von Wladimir Putin unter anderem... Zielwege geleitet wurde. Das ist tatsächlich ein globaler Komplott gewesen von der Fleischmafia. die dafür gesorgt hatte, dass so ein Quatsch da in die Dessert, ja, Lieblingsessen geführt wurde. Das hat gar nicht reingepasst ins Konzert. Erklärt einiges. Aber in der Woche war noch was anderes, was auch ungewöhnlich war. Pangasius. Das Pangasius-Filet, genau, aus Madagaskar. Das war das nächste Mysterium. Ja. Okay. Naja, okay. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal wieder zum Plan zurückgehen. Mittwoch. Mittwoch, genau. Schneller Teller, die guten alten Elplan Macaroni. Aber mit Rauchtufe. Mit Rauchtufe. Ah, stimmt, normalerweise gibt es auch manchmal mit Fleisch. Ja, ja, na, ursprünglich, glaub, ja, ursprünglich, ja. Ursprünglich, und das ist jetzt neu, sozusagen vegan. Aber also es gab die schon ein, zwei Mal, ja, das schon relativ neu. Ja. Ja. Zweimal habe ich noch gegessen und sehr, sehr gut. Für uns ist irgendwie das so ein Mythos gewesen. Das hat noch niemand bei uns gegessen, aber wir machen immer Witze drüber. Ich weiß auch nicht warum. Wenn es sich so komisch anhört. Dann sollte man es mal probieren, würde ich sagen. Mhm. Gerade angesichts der Alternative, insbesondere dann, wenn man eine Auberginenphobie hat. Ja, da kommen wir gleich zu. Ja. Könnte das angebracht sein. Ja, vielleicht muss ich, ja. Tatsächlich für 1,80 kann man überhaupt gar nichts sagen. Ja. Dafür ist es Geschmacklich ist es wirklich sehr prima, und auch wenn sehr kritische, feministische Geister auch schon behauptet hätten, die Mensa lässt bei dem Gericht zu sehr den Macker raushängen. Aber ich denke, das kann man auch noch tolerieren in dem Zusammenhang. Okay. Okay, dann lass uns doch... Das gibt uns vielleicht Mut beim nächsten Mal, das auszuprobieren. Ja. Dann Essen 1 gibt es die gebackene Aubergine mit Joghurtcreme, Kürbiskern, Hummus, arabischer Salat und dem guten alten Simit. Ich habe zwar eine Auberginenphobie, aber das Essen mag ich trotzdem. Und das spricht, glaube ich, für das Essen. Weil das finde ich ziemlich geil. Ja, ich habe es sicher auch als Highlight markiert. Highlight der Woche. Da habe ich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Das tatsächlich. Ist umfangreich. Ich glaube, wir haben es noch nie probiert. Ich hätte blind am Mittwoch zu den Elfer-Macaroni gehört. Wirklich? Ja, dann müssen wir vielleicht mal den Tausch machen. Wir nehmen am Mittwoch die Elfer-Macaroni und wir erstmal die gebackene Aubergine. Ja. Ich habe auch eine leichte Aubergine-Phobie, deshalb hätte ich jetzt nie dazu gegriffen. Weil ich, obwohl alles andere, also bis auf die Aubergine, alles andere hört sich super an. Die Kürbiskern, Hummus, arabischer Salat und das Simmel. Also es ist wirklich lecker. Ich mag keine Aubergine sonst, aber die ist wirklich lecker. Tatsächlich ist es bei dem Essen auch aus der veganen Perspektive ein bisschen schade, dass es das halt nur mit Joghurtcreme gibt. Und auch deswegen die veganen Mensa-FreundInnen sicher zu den Macaroni greifen werden. Okay. Und ich auch deswegen die Aubergine noch nicht probiert habe. Ja, das ist ja auch schwierig. Man kann jetzt nicht sagen, bitte ohne Joghurtcreme, weil das Essen kommt einfach raus aus dem... Ja, also dann beziehungsweise beim Essen heißt es manchmal möglich. Da kommt dann ja der Ruf da in die Küche. Ja, stimmt. Von ganz hinten. Das hatten wir auch schon, ja. Also angenommen, man würde da reinrufen, ohne Joghurtcreme bitte, dann... Wird es vielleicht gehen, ne? Wird es vielleicht gehen. Aber es ist nun mal nicht als vegan alternativ dort vorgeschlagen. Wird dann vielleicht auch ein bisschen trocken, weil man hat den Hummus. Aber da ist jetzt von Haus aus... Das kann auch so ein kleines Häufchen nur sein. Da muss man mal vorsichtig sein. Wenn Hummus dabei steht, weiß man immer nie. Ja. Ich erinnere mich noch an vor 2-3 Jahren, der arabische Salat kann man mit einem großen Batzen Hummus. Ja. Und mittlerweile ist es zu einer eher kleineren Portion. Tja. Aber ich glaube, viele Leute haben es auch einfach zurückgegeben und aufs Band gestellt. Ja, okay. Da kann ich das verstehen. Was schade war. Okay. Ja. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen, oder? Dann lass uns doch zu Donnerstag gehen. Da gibt es am schnellen Teller Hacksteak oder Vollkorn-Gemüsebratling mit Bratensoße. Mmh, lecker. Gab es das nicht schon vor 1-2 Wochen? Einem Montag? Das ist auf jeden Fall nichts Neues. Und da war der Vollkorn-Gemüsebratling war so die Neuheit, dass man zum Hacksteak die Alternative hat. Ist, glaube ich, gut gemeint, aber ich glaube... Aber niemand greift zu dem Bratling, oder? Also wir haben auch schon den Donnerstag tatsächlich als die geschmackliche Achillesferse dieser Woche ausgemacht. Durchaus, ja. Das ist richtig, ja. Also das heißt, von der Schupfnudel-Gemüsepfanne seid ihr auch nicht überzeugt. Leider nicht. Kann ich gut verstehen. Nee, die gab es auch letzte oder vorletzte Woche erst, meine ich. Vorletzte Woche. Ja. Die gibt's oft. Da ist die auch nicht gut weggekommen, muss man sagen. Nee, die gibt's. Einfach extrem geschmacksarm und sehr oft. Nichts Spannendes dabei an der ganzen Sache, eigentlich. Ich find's ganz okay, um nur ein bisschen die positive Seite zu sagen. Dann hate ein bisschen. Doch, weil, und das habe ich auch schon bei den Gnocchis hervorgehoben, dass es immer so ein paar Schupfnudeln gibt, die sind so richtig gut angebraten von der einen Seite. Es gibt natürlich auch die lapprigen. Ja, weißt, aber bei Schupfnudeln, da erwarte ich halt, dass jede Schupfnudel gut angebraten ist. Ja, das ist dann schon erwartet in diesem großen Behältnis. Ja, weil der Sinn von Schupfnudeln ist ja, dass man sie anbrät. Ja, schon. So eine lapprige Schupfnudel essen. Aber ich finde, es ist ein solides Essen. So, vor allem auch Dessert. Das hat man nicht so oft. Dann kann man Glück haben und man kriegt diesen leckeren Pudding. Oder man kann Glück haben und man kriegt eine Packung M&M's. Ja, stimmt. Es gab letzte Woche gab es das, das ist ja eine Packung M&M's. Ah, die mit Nuss sogar. Da war es beim Fleischgericht, glaube ich, oder? Kann ich sagen. Ja, das war beim Fleischgericht, tatsächlich. Ja. Das war beim Fleischgericht. Also das ist uns nämlich auch aufgefallen, dass es überdurchschnittlich oft bei den Fleischgerichten das Dessert gibt und bei den vegetarischen nicht. Ah. Und das bedauert ihr, oder? Ja, absolut. Absolut. Wir wollten Dessert haben. Ja, wollen Dessert haben. Das ist verständlich. Klare Sache. Ich finde Dessert ist überbewertet. Ich würde es bedauern, wenn es wenigstens den Apfel wieder geben würde. Ja, das stimmt. Dann hat man irgendwie immer was. Dessert, stimmt. Ja. Habt ihr mal zum Dessert gegriffen, was da immer in der diesem kleinen Kühlschrank da mal parat steht? Also da, wo die alten ursprüngliche Essen 1-2 Ausgabe, läuft man immer vorbei, wenn man sein Essen bezahlt. Ja, also ich tatsächlich nie. Wir haben uns eigentlich dann doch meistens mit Nachschlag irgendwie über Wasser gehalten, aber das ist natürlich auch noch was, was im Moment wegfällt. Ich hatte mal die Stracciatella-Creme von beim Nachschlag, wo man es da kaufen konnte. Ah, war ziemlich gut, eigentlich ziemlich angetan. Davon hast du nur 60 Cent gekostet, glaube ich, damals. Ist ja nicht also fair. Günstig und kann man nicht sagen. Dessert. Okay, Thema Dessert. Freitag, schneller Teller, Milchreis. Für mich ein Dessert und kein Hauptessen. Ja, ja, die alte Geschichte. Also, ja. Da wurde, glaube ich, schon auch viel drüber gesprochen. Als Dessert ist es super, also auch sehr zu empfehlen, als Freundschafts- und Community-Ding, da sich sein Hauptgericht zu holen und anschließend sich mit seinen ein oder zwei Mensa-FreundInnen Milchreis noch reinzuschieben. Das ist durchaus vergnügungssteuerpflichtig, aber dass er als Hauptgericht angeboten wird, ist trotzdem irgendwie schwierig. Und natürlich auch blöd, dass wenn man vegane FreundInnen zur Zeit hat, mit denen man in die Mensa geht, die da ohne Milchreis auskommen müssen, weil der immer noch nicht vegan angeboten wird seit Wiedereröffnung. Ah ja, stimmt. Ah, ich kann mal einen, aber es steht hier, auf Wunsch vegan. Stimmt. Also das das war letzte Woche auch der Fall. Aber es gab es nicht. Allerdings, genau. Frech. Das war irgendwie eine Nebelkerze. Ja, in der Tat. Ja, bleibt abzuwarten, wie es die Woche aussieht. Ja, das heißt, als Veganer. Ah, nee, das Essen 1 ist vegan die Woche. Ah, genau. Okay. Essen 1 Mango Weizen Tabouleh mit Kräutern, Paprikadip und Fladenbrot. Ah, wieder so eine klassische Mensa-Süß-Sauer-Kombination, wo ich immer sehr vorsichtig bin. Mhm. Gab es, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal, oder? So eine Pfanne. Ja. Das gab es schon mal. Ich meine, ja. Echt? Ich bin immer vorsichtig bei Paprikadip. Wenn es den Gemüse-Couscous beim schnellen Teller mit Paprikadip gibt, rate ich nicht dazu. Ich muss auch generell sagen, dass alle Mensa-Essen, die irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen, Tabouleh oder Bulgur-Pfanne oder Couscous, dass das meistens sehr gut ist. Das ist dann doch irgendwie meistens eine relativ trockene, nicht allzu spektakuläre Geschichte ist. Auch wenn es im Prinzip ganz cool klingt, Mango, Weizen, Tabouleh. Es klingt immer sehr gut, ja. Fladenbrot ist super auf jeden Fall. Fladenbrot ist gut, ja. Ja. Mhm. Ja. Also generell sind wir eh pro Soße. So, man pro Soße? Ja, also man braucht ja schon was. Ach so, hoffentlich gar nicht so. Aber ja. Ja, gerade bei Mango Weizen Tabouleh kann man sich vorstellen, dass es nur mit ein bisschen Paprikadip an der Seite geklatscht wird. Genau. Das war's dann. Und bei der Hälfte des Essens denkt man sich so, wie esse ich jetzt den Rest? Ja. Das war das Problem mit der Bulgur-Pfanne letzte Woche. Aber der Minze war ziemlich gut, aber zu wenig. Und dann zu wenig. Und dann, als er leer war, war der Rest ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, muss man durch. Ja. Oder man nimmt halt den Milchreis. Ja, aber ja, ich weiß auch nicht. Also die Woche, die flacht ab gegen Ende. Also Donnerstag, Freitag sind beides eigentlich enttäuschende Tage, würde ich sagen. Ja. Vielleicht ist da auch schon so ein bisschen Ferienlaune zu spüren von den Mensa-Mitarbeiterinnen. Vielleicht. Das sind die ersten Sommerferien. Ja, die werden sich kommen. Ja, auch ein bisschen nach. Ja. Ich meine, zumindest in den letzten zwei Wochen doch irgendwie nochmal ein relativ kreatives Feuerwerk gezündet an neuen Gerichten. Das stimmt, ja. Das zehrt natürlich auch an den Kräften. Und sie schenken uns ja auch die Currywurst. Vielleicht rettet ihr uns diese Woche. Ja, das stimmt. Wenn es am Freitag uns irgendwie durch die Tage bringt. Am Dienstag darf man nicht direkt die Currywurst essen, sondern muss die auf Donnerstag, Freitag essen. Ja, das muss man sich da muss man wieder stehen, auf jeden Fall. Das wird schwierig, aber sonst hat man am Ende der Woche nichts mehr. Ja. Jo, dann sind wir durch, oder, mit der Woche. Schön. Ja. Mhm. Schön. Ups and Downs. Spannend. Aber eigentlich eine gute Woche, kann man schon sagen. Ja. Solide, würde ich sagen. Ich meine, die Auswahl wird immer größer und das merkt man tatsächlich. Ist schon ein Zugewinn. Wird langsam besser. Geh wieder zum Altbewährten zurück, ja. Ja. Habt ihr gewusst, dass die Mensa-Köche gerade wechseln? Nein. Oh, nee, das ist was. Weil die Mensa, das Institutsviertel hat ja zu und die haben ja auch Köche. Mhm. Und die wechseln jetzt quasi wöchentlich sich ab in der Rembrandtstraße. Ist da wechselt gerade die Kochcrew. Deswegen haben wir vermutet, dass es zu so komischen Wochen kommt, wo man gar nichts kennt plötzlich oder wo auch mal Sachen ganz anders schmecken, als man es echt gewohnt war. Also das ist sehr, sehr spannend. Ja. Dem müsste man ja fast nochmal auch ein bisschen investigativer nachgehen. In der Tat. Ja. Deshalb gerade nicht durch das Geschmacksessen. Ich würde fast sagen, dass letzte Woche sehr nach Rimpernstraße-Köchen aussah. Ja, wir haben dann auch immer geredet. Börek und Käsespätzle und dann Pommes. Was für eine Woche ist gerade. Ja, Frühlingsrollen klingt mir sehr nach Rimpernstraße eigentlich. Und die aktuelle könnte tatsächlich eine Institutsfilm sein. Ja, ich meine, ganz oft überschneiden sich ja, die Essen überschneiden sich ja schon. Teilweise haben die ja schon die gleichen Essen auch. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch so ein paar Eigenheiten, wahrscheinlich. Aber es bringt auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind rein. Ja. In der Tat, aber unterm Strich steht dennoch das geschmackliche Gefälle Richtung Institutsviertel, was zumindest im Normalzustand gilt. Ja? Nach wie vor, würde ich sagen. Es hat sich, glaube ich, aufgebessert, so in dem letzten Jahr, aber ich glaube, ganz an die Rempelstraße kommt das Institutsviertel noch nicht ran. Wahrscheinlich nicht. Seid ihr eigentlich jeden Tag in der Mensa? Ja, jetzt zur Zeit, wo man keine Präsenzveranstaltungen hat, ist es teilweise nicht so einfach, aber man versucht es natürlich. Beziehungsweise man hat auch einfach berufliche Verpflichtungen, wenn man im Mensa-Journalismus tätig ist. Ja. Und da kann man auch nicht dem Arbeitgeber dann sagen, die 5 Minuten Radfahren sind mir heute zu anstrengend. Ja. Deswegen ist man regelmäßig da, wenn auch man den einen oder anderen Tag verpassen muss. Und es ist natürlich auch einfach immer ein gesellschaftliches Event. Also viele Kontakte, die einem in der normalen Uni-Zeit jetzt fehlen, die kann man sich in der Mensa wiederholen. Und deswegen ist es auch immer einfach schön, in der Mensa zusammenzukommen. In der Tat. Also wir versuchen so oft wie möglich auf jeden Fall. Wenn's, also eine volle Woche schaffen wir gerade zur Zeit wahrscheinlich nicht mehr so oft, aber... Aber so dreimal die Woche ist eigentlich schon... Teilweise gibt es dann auch so alberne Sachen wie Nebenjobs oder so, die einen davon abhalten, der eigentlichen Berufung nachzukommen. Das stimmt, ja. Man kennt's. Ja. Und das Konzept eurer Instagram-Zeit ist dann quasi, dass ihr jedes Essen einmal posten wollt? Oder geht ihr einfach in die Mensa und postet dann das Essen, was ihr esst? Gestartet hat es mehr mit der Idee eines Tagebucheintrags zum Mensa-Aufenthalt, dass man dann, auch wenn verschiedene Essen gegessen wurden, man alle quasi rezensiert und umschreibt und daraus sind dann gelegentlich auch etwas ausführlichere Geschichten rund um das Essen geworden. Ja. Ja. Ja, tatsächlich hatten wir ja einige Essen auch jetzt schon mehrmals, das wiederholt sich ja dann doch im Laufe der Zeit. Wurde schwerer mit der Zeit. Dann die thematischen Schwerpunkte, die wir auf jedes Essen setzen, können trotzdem noch stark variieren. Okay. Und schreibt ihr das dann zusammen oder setzt sich quasi einer hin und die anderen fallen nochmal dran rum oder wie kann ich mir das vorstellen? Im Idealfall? Die klassische Mensa-Mittagspause ist eigentlich mit der kompletten Redaktion und dann idealerweise... Müsst ihr da vorbestellen? Sorry, müsst ihr da einen Tisch reservieren? Wir haben doch einen Tisch. Ich habe das auch gebracht. Ja, idealerweise holt man sich erst noch seinen Nachschlag, das ist im Moment noch nicht möglich, auch wenn wir letzten Freitag schon davor gewarnt haben, dass Nachschläglichkeit auch einfach physisch sehr gefährlich ist. Und danach geht man eigentlich zusammen Kaffee trinken, momentan immer im Kaffee senkrecht. Das KG4 leider jetzt. Sonst würde ins KG4 gehen. Ja. Ja, okay. Das ist eigentlich sehr gute Vibes für journalistische Arbeit. Ja. Ja. Und dann beim gemeinsamen Kaffee kommen meistens die besten Ideen. Und dann versucht man sich auch gegenseitig zu kreativen Höchstleistungen zu pushen. Auch wenn es natürlich manchmal hakt. Ja, das kommt gelegentlich vor. Und ein Eis schadet auch oft nicht, muss man sagen. So ein Eis dabei und einen Kaffee und dann gemeinsam schreiben. So hat man einen guten Grund, die Mittagspause in Anführungsstrichen, diese in Anführungsstrichen Pause auch auf 2,5 Stunden mal auszudehnen. Ja. Und das ist dann auch in gewisser Perspektive angenehm. Wo holt man sich das Eis am besten im KG4 Umfeld? Hofeis, muss man vermutlich leider sagen. Ja. Also es ist schon unsere Wahl immer. Gibt's beim Senkrecht, oder? Kann das sein? Jetzt neu, aber wir würden dann doch irgendwie zu Eis vorlaufen. Natürlich auch ein schöner kleiner Verdauungsspaziergang. Genau, Spaziergang, da wird schon ein bisschen gebrainstormt, was man sich dann gleich so groß überlegt, was man schreiben möchte. Und dann hocken wir es gerade immer beim Senkrecht eigentlich auf die Wiese und dann klingt da nicht an eine gute Pause. Wie setzt ihr die thematischen Schwerpunkte? Also auf der einen Seite es kommt eigentlich, würde ich sagen, vor allem aus dem Herzen. Also wie, man sitzt dann da und dann hat man nicht vorher einen Wochenplan erstellt, wann man welchen thematischen Schwerpunkt setzt, sondern man lässt einfach sein Herz da in den Post sprechen. Und so sind das durchaus recht teilweise, zumindest im Kontext einer ganzen Woche, chaotische Themensprünge, die da vollzogen werden. Aber das macht es hoffentlich nicht weniger relevant. Was sind das beispielsweise für Themenschwerpunkte? Das kann ich mir da so drunter vorstellen. Zurzeit geht es von den lokalen Problemen, politisch und gesellschaftlich, wie dem fehlenden Nachschlagsdruck in der Rempartstraße, bis hin zu den ganz großen globalen Problemen. Davon ausgehend wäre es zum Beispiel die solche Nachschläglichkeit, die neben Corona die Weltgemeinschaft bedroht. Und solchen Themen widmet man sich dann, das ist gelegentlich auch recht frustrierend, weil es halt auch viele Probleme sind, mit denen man da zu kämpfen hat. Aber das muss man natürlich journalistisch trotzdem irgendwie aufgearbeitet bekommen in der Gesellschaft, damit man auch diese Erfahrungswerte da weitergibt. Klar, Job kann ja nicht immer nur Spaß machen. Völlig richtig. Ja, und dann ist es auch letztlich. Hochbezahlte Arbeit. Das ist wahr. Ja, also generell die thematische Bandbreite ist sehr groß. Okay. Je nachdem, was man halt auch für tagespolitische Anlässe hat oder was gerade generell auch lokal unter den Nägeln brennt. Und es wird dann sozusagen mit dem Mensa-Essen verknüpft. Das muss gar nicht verknüpft werden. Ich meine, letztlich ist das Mensa-Essen gewisserweise auch immer Ausdruck des eigenen Seins und der Situation, die sich da irgendwie lokal ergibt und auch global. Insofern ist die Verknüpfung eigentlich offensichtlich. Es gilt da nur noch, die niederzuschreiben. Okay, quasi die Welt verdichtet sich im Mensa-Essen. Finde ich richtig. So kann man es einfach. Okay. Ja. Wenn ich mal sowas rausgreife wie den Milchreis, was das ja sowas, so eine feste Größe im Speiseplan der Mensa seit zig Jahren wahrscheinlich. Was verkörpert denn so ein Milchreis? Da gäbe es vermutlich verschiedenste Ansätze, das zu interpretieren. Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass der Milchreis für verschiedene Probleme steht, die nach wie vor existieren, aber nicht angegangen werden, weil sich nun mal an der kulinarischen Situation, dass der als Hauptgericht jeden Freitag da aufläuft, sich nichts ändert. Ja. Und da kann man viele Probleme in unserer Gesellschaft finden, die eigentlich sehr analog dazu behandelt werden. Von daher wäre das ein Beispiel für sowas. Und ja, das liegt dann eigentlich auch recht offen auf der Hand. Ja. So. Das ist, denke ich, auch das, warum einige Posts dann doch auch ein paar Menschen gefallen, weil wenn man mit solchen Themen natürlich die Menschen abholt, weil das jeden beschäftigt, das ist... Klar. Ja, jetzt also unerfolgreich, kann ich immer sagen. 1000 Abonnenten. Noch nicht ganz. Heute können wir noch. Heute, wie viel brauchen wir noch? Drei Stück. Ja. Ich habe gar keinen Instagram-Account. Ich bin zu alt für Instagram. Hast du einen Instagram-Account? Nee, aber ich spiele manchmal mit Gedanken. Müssen wir uns jetzt danach rein machen, dann haben wir 999. Das wäre natürlich klasse. Ja, das wäre natürlich super. Also das Instagram als Medium an sich ist von uns auch durchaus kritisch betrachtet, aber für diese eine Seite, Mensa Freiburg Official, lohnt es sich, glaube ich, mit Sicherheit. Okay, das heißt, ihr seid auch nur geschäftlich da quasi unterwegs. Oder seid ihr auch privat auf Instagram? Mehr oder weniger auch privat, aber ich habe mir den privaten Account nur eigentlich angeschafft, um die Post dieser einen Seite halt zu verfolgen, zu lesen und auch nochmal aus externer Perspektive zu begutachten. Das denke ich bei uns anderen genauso. Ja, ansonsten ist das Medium in einigen Auswüchsen eher abschreckend. Aber dann dort quasi auch mit dem Account, wo die JournalistInnen davon wissen, irgendwie in dem Medium quasi da einzugreifen oder was zu machen, das sorgt natürlich auch für Reibungspunkte und das ist dann hier und da auch mal abseits der Post spannend. Also wir verstehen unsere Aufgabe schon auch dahingehend, dass wir das Medium Instagram an sich und die vielfältigen Auswüchse, die es so mit sich bringt, ein bisschen auf die Schippe zu nehmen zum Teil. Und so innerhalb dieses Mediums so ein bisschen Narrenfreiheit zu genießen. So sucht man sich da seine Freiräume und eckt dann gelegentlich auch bei den Größen der lokalen Politik an, sei es von der AfD oder also wir waren auch schon woanders. In unserem lokalen Stadtrat Dubravko Mandic, Grüße gehen raus. Shoutout. ein Dorn im Auge und haben uns auf Instagram längere Fäden mit ihm geliefert. Das heißt, wir polarisieren durchaus, aber das verstehen wir auch als unsere Aufgabe. Weil er das Essen nicht so gut fand, dass ihr gut fand. Er hat lieber die Cevapcici gegessen. Ja, es ging eher um die Inhalte, glaube ich. Ja, wir hatten, ich glaube, da ging es um den Post am Rosenmontag, wo er es nochmal hochgekocht hatte, nachdem wir schon mal mit ihm etwas Kontakte hatten, meinte er, wir sollen lieber dafür sorgen, dass die Mensa gutes Essen macht. Und wir sollten der indischen Spülkraft die Moderationsrechte entziehen. Ja. Mhm. Zitat, ja. Hat er so gesagt. Ja. Beziehungsweise kommentiert. Sowas gab es da. Und dabei war der Rosenmontagspost eigentlich auch überhaupt nicht verächtlich, sondern einfach nur dargestellt, dass für alle Menschen, die Freunde des guten Humors sind, der Rosenmontag nun mal ein großer Trauertag ist. Und da, naja, uns entsprechend zu geäußert. Hinzu kam dann, dass das, glaube ich, der Tag war, wo in Hamburg die AfD sehr knapp und etwas enttäuschend, nachdem es lange Zeit nicht danach aussah, doch eingezogen ist in den Stadtrat, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, beziehungsweise ins Landesparlament. Genau, ins Landesparlament. Und ja, das spielte dann so mit rein, dass er sich dafür irgendwie da Aufwind bekommen hatte und sich da mit uns eine Fehde lieferte. Können wir machen. Okay. Cool. Ja. Und so, würdet ihr euch als Influencer bezeichnen? Mensa-Influencer? Oder ist es verächtlich? Ja, schon eher als Journalisten. Er ist Journalist. Ja, okay. Und das Geld kommt quasi von der Mensa selbst. Oder? Ja, wir sind unabhängig. Ihr seid unabhängig. Wir sind unabhängig von der Mensa. Spenden passiert. Nicht mal. Also, ja, das Essen ist eigentlich das Essen ist alles, was wir im Leben brauchen. Okay. Und eigentlich die Liebe, die genug. Die Köche und Köchinnen ins Essen stecken, die ist. Ja, das ist der Lohn. Ja. Ja, okay. Ja, dann ist alles gut, klar. Ja. Also wir sind tatsächlich ganz unabhängig, also erhalten von der Mensa keine Leistung. Ich finde es schön, dass er trotzdem Mensa Freiburg Official heißt und der offizielle Mensa Freiburg hat zahlen nur Mensa Freiburg. Sagt auch viele sowas aus. Na gut. Na gut. Und er ist gleich macht wie das, dann nämlich irgendwelche Essen posten. Aber er hat nicht so schöne Texte wie er, das muss man sagen, ja. Ja. Ja. Vielen Dank. Habt ihr auch Werbung gemacht so? Für genau. Ein lokales Unternehmen, glaube ich. Ja, wir hatten einmal für ein lokales Unternehmen Werbung gemacht. Wie hieß das Unternehmen noch? Weißt du das, Cola. Jack? Ja. Coca-Cola, glaube ich, oder? Ja. Coca-Cola oder sowas. Ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat. Gut, das bringt natürlich viele Abonnentinnen dazu. Wobei das sogar unbezahlte Werbung war. Also das war einfach nur, um das Unternehmen lokal zu pushen. Einfach, ja. Also wir haben ja mittlerweile eine ziemlich große Reichweite und wir haben dann durchaus auch ein großes Herz, um kleineren Unternehmen eine Plattform zu bieten. Ja. Wenn wir das für sinnvoll erachten. Ja, genau. Und das geschieht dann auch unbezahlt. Also wir machen quasi die Werbung auch für gewisse Gruppen oder Unternehmen dann vor dem Hintergrund, dass wir denen helfen wollen, wenn wir dann von denen dafür Geld verlangen würden, dann würden wir die ja auch finanziell schwächen und da geht es ja bei einem Unternehmen dann doch mehr darum, denen auch finanziell auf die Beine zu helfen, klar, wie bei Coca-Cola. Klar. Sehr sozial von euch auf jeden Fall. Ja. Hut ab. Ja, hey, dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, Petersilie, Jack Frucht und Johannes Beere vom Mensa Freiburg Official Instagram-Account. Folgt ihm. Und lest euch die Posts. Ja, wenn ihr uns folgt, vielleicht seid ihr die tausendste. Genau, also ich und Phil werden jetzt direkt folgen und dann der eine Hörer, denn wir haben bitte Volk auch noch und dann haben wir die 1000 voll. Das könnte aufgehen. Ja. So, und vielleicht müssen wir an der Stelle, bevor es zu Ende geht, nochmal einen kleinen Werbeblock schalten für unsere Petition auf change.org, die wir momentan noch am Laufen haben. Und demnächst auch an die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel, verschicken werden. Mit der Forderung, dass der 15. Juni, der Tag der Mensa-Auferstehung, ein gesetzlicher Feiertag wird. Warum das wichtig ist, ist, denke ich, offensichtlich. Aber ihr findet den Link zur Petition auch bei uns auf dem Account in der Bio. Und ja, je mehr Leute dieser wichtigen Petition ihre Unterschrift geben, desto größer ist das Gewicht, das sie am Ende auch hat. Ja, und dann, wenn da genug Unterschriften zusammengekommen sind, es sind schon einige, muss man tatsächlich sagen, sehr, dann sehr sind ziemlich viele. Werden wir das auch in den nächsten Tagen in einen Brief stecken, das Ganze, und da Richtung Bundeskanzleramt versenden. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn da was kommt. Früh genug, damit wir uns nächstes Jahr an dem Datum schon eines Feiertags freuen können. Aber das Problem ist ja ein bisschen, wenn da ein Feiertag ist, dann ist ja die Mensa zu. Das kann man ja dann würden wir auf jeden Fall noch eine Petition für eine Ausnahmegenehmigung schaffen. Ja, da kann man dann sehen, dass irgendwie ein großes Mensa-Fest draus machen. Okay, ja, genau. Wie so ein Garten mit so Buffets, wo man sich selber das so wie die Mitarbeiterinnen drauf machen können nach der Schicht. Dann kann ich das bedingungslos unterschreiben, ja. Weil sonst wäre es natürlich schwierig, weil jeder Tag, wo die Mensa zu ist, ist eigentlich ein schlechter Tag. Das stimmt. Das ist absolut. Und da hatten wir dieses Jahr schon genug schlechte Tage. Das Maximum ist erreicht. Ja. Alright. Jo, dann macht's gut. Schöne Woche euch und bis bald. Euch auch. Guten Appetit. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.